Eichkamp war für mich kein Paradies und meine Kindheit kein heimlicher Traum. Eichkamp war einfach meine Jugend unter Hitler. Alles, was damals das Dritte Reich war, der Fackelzug unter den Linden und der Jubel im Radio und der Rausch der Erneuerung ist vorbei, vergangen, vergessen. Auch die Brotmarken und die Bomben über Eichkamp und die Gestapo, die manchmal aus der Innenstadt mit schwarzen Autos kam, sind längst vergessen. Jetzt müsste man es doch verstehen, meine ich. Rausch und Depression sind verklungen, alles ist neu und anders geworden. Ich bin ein Bürger der Bundesrepublik. Ich komme nach Eichkamp, weil mich die Frage quält, wie das eigentlich war, was wir heute doch alle nicht mehr begreifen können. Jetzt, meine ich, müsste man es verstehen. Mein Traum. Ich komme nach Eichkamp. Ich stehe vor unserem Haus. Lange Risse ziehen sich durch die Außenwände. Unser Haus ist von Pressluftbomben beschädigt. Ein kleines, zweistöckiges Reihenhaus an der Peripherie von Berlin, billig und rasch in den 20er Jahren errichtet. Jetzt ist alles auf eine klägliche Weise repariert. Türen und Fenster sind wackelig, im Inneren der Holzfußboden brüchig. Im Herrenzimmer sitzt meine Mutter und liest meinem Vater aus einem Buch vor. Der Raum ist klein, niedrig und auf jene unbeschreibliche dissonante Weise möbliert, die man damals bürgerlich nannte, Warenhaus Ramsch mit Erbstücken aus der guten alten Zeit angereichert, runder Pilztisch mit Spitzendecke, Stehlampe mit Pappschirm, billiger Kiefernschreibtisch, kantig und mit Messingnägeln beschlagen, ein viel zu großer Kronleuchter hängt mit langen Kristallbändern tief in den Raum, Erbstück aus Buko, ein riesiger Eichenschrank füllt fast ein Drittel des Zimmers, Erbstück aus Stralau, unser Barockschrank hieß das zu Hause. Mein Vater sitzt teilnahmslos an seinem schwarz lackierten Schreibtisch. Er hat wie immer Akten vor sich, er kratzt sich wie immer am Kopf an seiner Wunde Verdun 1916. Meine Mutter versinkt hinter dem runden Pilztisch in einem stoffbezogenen, fleckigen Sessel. Unser Clubsessel hieß das. Das Licht der Lampe fällt mild über das Buch, ihre Hände sind schmal, die Finger lang und feingliedrig und huschen nervös über die Zeilen. Sie hat katholische Augen, dunkel, gläubig, basedostark, etwas Verkündigendes liegt in ihrer Stimme. Sie liest aus einem Buch vor, das den Titel trägt »Mein Kampf«. Es ist Spätsommer 1933. Nein, meine Eltern sind keine Nazis gewesen. Das ist es. Das macht mir den Fall so suspekt. Sie lasen in diesem Buch des neuen Herrn Reichskanzlers mit den großen, erstaunten Augen von Kindern. Sie lasen ängstlich und erwartungsvoll darin. Ungeheure deutsche Hoffnung musste da stehen. Sie hatten sonst keine Bücher, nur das Adressbuch von Groß-Berlin, die Bibel und allerdings auch das Jettchen Gebert. Sonst nur Paul Linke gehört, Frau Luna und so. Und zu Silvester die Fledermaus im Admiralspalast und aus dem Radio manchmal das Wunschkonzert, wenn es hochkommt. Kam die Ouvertüre zu Donna Diana. Meine Eltern waren auf jene rührende Weise unpolitisch, wie damals fast alle Eichkamper. In den 12 Jahren unter Hitler bin ich in Eichkamp eigentlich nie einem wirklichen Nazi begegnet. Das ist es, das zieht mich zurück. Es waren lauter brave, fleißige Bürgerfamilien, ein wenig beschränkt und borniert Kleinbürger, die mit den Schrecken des Krieges und den Ängsten der Inflation im Rücken, nun wollte man Ruhe. Man war Anfang der 20er Jahre nach Eichkamp gezogen, weil das eine neue grüne Insel war. Hier standen noch Kiefern und Föhren im Garten. Zum Teufelssee war es nur eine Viertelstunde. Da konnten die Kinder baden. Man wollte sein Gemüse im Garten anbauen. Am Wochenende sprengte man zufrieden den Rasen. Es roch fast nach Land. In der Stadt rollten damals die goldenen, wilden 20er Jahre. Man tanzte Charleston und begann schon zu steppen. Brecht und Eisenstein begannen hier ihren Siegeszug. Die Zeitungen meldeten Straßenschlachten vom Wedding, Barrikadenkämpfe vor dem Gewerkschaftshaus. Das lag weit weg von uns. Wie durch Jahrhunderte getrennt, abscheuliche, unbegreifliche Fälle von Unruhestiftungen. In Eichkamp lernte ich früh, dass ein anständiger Deutscher immer unpolitisch ist. Erinnern, vergessen, wiedererinnern, aufstehen von der gelb polierten Bank, deine Sachen aus dem Netz nehmen, an fremden Leuten vorbeidrängen, den Messinggriff an der Tür umfassen, oben den Daumen herum, dann langsam den Griff nach rechts ziehen, aufreißen. Ein Gefühl von Mut, während der Zug jetzt hart an der Bahnsteigkante dahinrast, ganz vortreten, der Fahrtwind bläst dir plötzlich ins Gesicht und dann, während der Wagen nur noch langsam rollt, diese herrliche Versuchung abzuspringen. Ich weiß, das ist verboten, es steht über der Tür, es war schon damals unter Hitler verboten, aber jetzt spüre ich wieder diese Versuchung, die mich als Tertianer so unbändig reizte, wenn man im richtigen Augenblick abspringt und die Fliehkraft des Körpers mit den Füßen gut aufnimmt, kommt man mit demselben Schwung noch in Eichkamp die Treppe hoch, ist als erster oben an der Sperre, ist als erster draußen auf dem grünen Vorplatz, ist als erster in dem schmalen Gartenweg, der zur Siedlung führt. Hinter dir gehen in gemächlichem Abstand die Eichkamper, ein paar Herren mit Aktentaschen, Inspektoren, Angestellte, Amtmänner, ältere Frauen, die in Charlottenburg oder am Zoo eingekauft haben und nun etwas erschöpft und mit watschelndem Gang in groß geblümten Kleidern irgendwelchen kleinen Häuschen zustreben. Junge Mädchen, die hier eine Tante besuchen, junge Burschen mit Fußballschuhen unter dem Arm, die gleich nach rechts abbiegen, weil dort die Sportplätze liegen. Früher trugen die manchmal blaue Hemden, das waren die Judenjungens, die hier in Eichkamp zum Sportplatz der Zionisten gingen. 4 Jahre Grundschule in Eichkamp, 9 Jahre das Grunewald-Gymnasium besucht, 9 Jahre lang täglich von der S-Bahn abgesprungen und dazwischen das Hakenkreuz über Eichkamp, erst die Skepsis und dann die frohe Stimmung, weil es nun doch wieder mit uns allen bergauf ging. Katzensteins und Schicks und Witkowskis waren weggezogen, man hatte es eigentlich nicht recht bemerkt, es waren unsere guten Juden, die schlimmen wohnten rund um den Alex. Jeder Eichkamper hatte mindestens einen guten Juden. Meine Mutter bevorzugte jüdische Ärzte. Sie sind so sensibel, sagte sie. Arnold Zweig wohnte damals in Eichkamp. Sein modisches Flachdach war undeutsch und musste nach seiner Flucht gleich germanisch gegiebelt werden. Ludwig Marcuse wohnte 3 Häuser neben uns und war auch 33 geflohen. Man merkte das alles nicht. Direkt neben uns wohnte Elisabeth Langesser. Sie kam manchmal zu uns, Bero Münster zu hören. Sie sagte immer, der Hitler habe in 3 oder 4 Monaten abgewirtschaftet, das sei doch klar, die glaubte das 12 Jahre lang und blieb bis zum Schluss. Und dann der Tag der ersten Lebensmittelkarten, 1. September 1939. Ich stehe vor dem Konsum und kann plötzlich nicht mehr kaufen, was meine Mutter wollte. Die Butter ist rationiert, das Brot auf Karten. Die Eichkamper blicken missmutig drein. Ist das nicht wie damals 1917? Dann die ersten Fliege. Ich stehe im Garten und höre 3 Engländer hoch in der Luft brummen. Die Langesser tritt an den Zaun. Sie ist klein, untersetzt, französisch geschminkt und trägt eine dicke Hornbrille. Wenn sie durch unsere Straßen geht, rufen ihr die Kinder nach, der Tuschkasten kommt, der Tuschkasten kommt. Und die Langesser sagt zu mir, das sind unsere Befreier, Horst, glaube es mir, und blickte dabei mit dem Zwinkern der Kurzsichtigen kritisch zum Himmel. Und später dann all die schweren Bomben über die Siedlung und dann die Russen, die hier auch schossen und auch Häuser aufbrachen und auch sagten, Frau, komm mit, hatte Eichkamp das verdient. Dann kamen die Engländer und die Hungerjahre, die geflickten Häuschen, die Zeit der schönen Schwarzen Marktblüte, die Währungsreform und die Blockade und wie es dann langsam mit der Stadt wieder bergauf ging. Merkwürdig, jetzt steht Eichkamp wieder wie früher da. Fliederweg, Lerchenweg, Buchenweg, Kiefernweg, Vogelherd im Eichkamp. Alles schmale, zierliche Sträßchen, winzige Häuschen mit schmalen Vorgärten, grüne Läden an den altmodischen Fenstern und dahinter lauter brave, biedere Leute, die ihr Handwerk, ihr Geschäft, ihre Amtsstube gut verwalteten. Eichkamp war die Welt der guten Deutschen. Ihr Horizont reichte noch bis Zoo und Grunewald, bis Spandau und Teufelssee, aber nicht weiter. Eichkamp war ein kleiner grüner Kosmos. Was wollte Hitler hier eigentlich? Hier wählte man nur Hindenburg und Hugenberg. Das war deine Welt, es sind kaum 30 Quadratmeter im Grundriss, hier stand einmal unser Haus, 2 Stockwerke hoch und oben noch eine ärmliche Kammer fürs Dienstmädchen. Und auf diese 30 Quadratmeter wurdest du 1923 als 3-Jähriger geführt und als du dieses Haus zum letzten Mal betratest, warst du 24 und warst ein deutscher Obergefreiter im Jahr 44. Du kamst von der Front in Italien, du hattest einen Benzintank bei dir, 20 Liter, du brachtest 20 Liter Olivenöl aus dem Kriege mit und als wir die Bratkartoffeln gegessen hatten, die dieses kostbare Öl wieder ermöglichte, wurde uns allen schlecht. Wir erbrachen uns, das Fett war zu viel, wir mussten einfach kotzen. Wir, das hieß damals, meine Eltern und ich, meine Schwester hatte sich schon vorher getötet, 38. Ich bin also wieder zu Hause, ich bin in Eichkamp, ich stehe vor unserem Grundstück, es blühen wieder die Linden und ich meine, wenn ich das alles jetzt verstünde, was ich in diesem Haus zutrug, so wüsste ich, wie das damals war, das mit Hitler und den Deutschen. Irgendwo hier in Charlottenburg wird es doch ein Katasteramt geben, da musst du im Grundbuche drinstehen, es ist unbestreitbar, du besitzt noch eine Ruine, dieses Kellergeschoss, und wenn du dich erinnern könntest, müsste das Haus wieder erstehen, dieses farblose, öde, schreckliche Kleinbürgerhaus, dessen Sohn du bist. Ich schäme mich etwas, aus diesem engen, verwaschenen Kleinbürgerhause zu stammen, ich wäre gern der Sohn eines Gelehrten oder der eines kleinen Arbeiters, ich wäre gern Thälmanns Sohn oder der von Thomas Mann, das wären doch Fronten, aber ich stamme nur aus Eichkamp. Ich bin ein typischer Sohn jener harmlosen Deutschen, die niemals Nazis waren und ohne die die Nazis doch niemals ihr Werk hätten tun können. Das eben ist es. Erinnern, erinnern, wie soll man sich an alles erinnern? Meine früheste Erinnerung an Hitler ist Jubel. Ich bedauere das, weil es die Historiker heute doch anders wissen. Aber ich hörte zunächst nur Jubel. Er kam nicht aus Eichkamp, er kam aus dem Radio, er kam aus der fernen, fremden Stadt Berlin, er kam von den Linden und vom Brandenburger Tor, zu dem man von Eichkamp mit der S-Bahn 20 Minuten brauchte, so weit war das weg. Es war eine kalte Januarnacht, es war ein Fackelzug und der Sprecher im Radio, der in lauten Tönen eigentlich mehr sang und schluchzte als berichtete, musste Ungeheures erleben. Es musste da ein unbeschreiblicher Jubel auf der Prachtstraße der Reichshauptstadt sein und alle Gutwilligen, alle echten und jungen Deutschen mussten zusammengeströmt sein, um, wie ich vernahm, dem greisen Marschall und seinem jungen Kanzler zu huldigen. Die standen beide am Fenster. Es muss wohl so etwas wie ein Halleluja der Erlösten gewesen sein. Berlin ein Freudenfest, Berlin ein Frühlingsmärchen der Nation, ein Singen und Marschieren und Rufen und Brausen und dann wieder die schluchzende Stimme im Radio, die etwas von Deutschlands Erwachen sang und wie in einem Refrain immer hinzufügte, dass ich nun alles, alles wenden werde. Die Eichkamper waren skeptisch. Meine Eltern hörten das mit erstaunten und etwas verängstigten Ohren. Irgendwie passte ja so viel Glück und Größe nicht in unsere engen Stuben, in diese von allerlei Ramsch und altem Zierat vollgestellten Zimmer. Bald nach 11 drehte mein Vater ab und ging etwas ratlos schlafen. Was brach da auf? Welche Welten gab es da draußen? Aber der greise Marschall und sein junger Kanzler, der letztere jetzt öfters im Frack und das, was sich nun fortan das Kabinett der nationalen Konzentration nannte, zogen später auch über Eichkamp wie eine Hoffnung auf. Die Skeptiker wurden ruhiger, die Lauen nachdenklicher, die kleinen Geschäftsleute hoffnungsfroh. Plötzlich war in diese kleine grüne Oase der Unpolitischen der Sturm der großen Welt hereingebrochen. Kein Sturm der Politik, eher ein Frühlingssturm, ein Sturm der deutschen Verjüngung. Wer wollte in ihm nicht seine Segel setzen? Zu den schwarz-weiß-roten Fahnen, die die Eichkamper schon immer lieber als die schwarz-rot-goldenen herausgeholt hatten, kamen jetzt Hakenkreuzfahnen, viele kleine und große, oft selbstgeschneiderte Fahnen mit einem schwarzen Hakenkreuz auf weißem Grund. Einige hatten in der Eile die Hakenkreuze verkehrt herum aufgenäht, aber man sah doch den guten Willen. Es war die Zeit der Erneuerung und eines Tages kam meine Mutter mit einem kleinen dreieckigen Wimpel nach Hause und sagte, das ist für dein Rat, alle Jungen hier in Eichkamp haben jetzt an ihren Rädern solche hübschen Wimpel. Die meinte das, wie alles, was sie tat, natürlich ganz unpolitisch. Es war einfach jetzt so erhebend und feierlich. In Potsdam hatte der greise Marschall und sein junger Kanzler einen historischen Händedruck getauscht. Garnisonkirche Hohenzollern, die alten Fahnen und Standarten der preußischen Regimenter, alles war so fromm und hinterher so getragen erhebend. Das Lied vom guten Kameraden, der ging an meiner Seite. Da ging meine Mutter zu Hermann Tietz, der war noch jüdisch und kaufte den ersten Hakenkreuzwimpel. Die Die Nazis hatten einen untrüglichen Sinn für provinzielle Theatereffekte. Sie hatten alles Zeug, um in einer Vorstadt eine Wagner-Oper mit all dem falschen Zauber von Weltesche und Götterdämmung so zu inszenieren, dass dieselben Leute, die sonst Frau Luna oder die Fledermaus hörten, verklärt und ergriffen waren. Rausch und Verklärung sind die Schlüsselworte für den Faschismus, für seine Vorderseite, wie für seine Rückseite Terror und Tod die Schlüsselworte sind. Und ich glaube, dass auch die Eichkamper sich gerne berauschen und verklären ließen. Das war der Punkt ihrer Anfälligkeit. Hier waren sie waffenlos, man war plötzlich wer, man war etwas Besseres, etwas Höheres, ein Deutscher, Weihe lag über dem deutschen Land. So kam es, dass meine Mutter im Herbst das Buch des neuen Herrn Reichskanzlers zu lesen begann. Sie hatte schon immer diesen Drang zum Höheren in sich gespürt. Das lag ihr im Blut. Sie stammte aus einer alten schlesischen Familie, die etwas verlottert und immer verschuldet so langsam aus Böhmen ins Preußische gewandert war. Meine Mutter war wie Hitler musisch und irgendwie katholisch. Sie huldigte einem unsäglichen Privatkatholizismus, spirituell sehnsüchtig verworren. Sie schwärmte für Rom und den rheinischen Karneval, betete, wenn sie ihre Schlüssel verlegt hatte, zuversichtlich zum heiligen Antonius und ließ uns Kindern gegenüber gelegentlich durchblicken, dass sie von Haus aus zu Höherem bestimmt war, Ordensfrau bei den Ursulinen. Es war nie zu klären, warum diese nervöse und zarte Frau, die sich gelegentlich sehr ernst mit Anthroposophie und dem Vegetarismus beschäftigen konnte, diesen gutmütigen Handwerkersohn aus Berlin-Stralau geheiratet hatte. Eigentlich war er nicht standesgemäß und überdies auf jene ruppige Berliner Weise evangelisch, deren Gläubigkeit sich bis heute nur in einem rabiaten und höhnischen Antikatholizismus äußert. In der Schule hatte es mein Vater nicht weit gebracht. Sein Glücksfall war, wie für so viele deutsche Männer damals, der Krieg. Nein, mein Vater ist kein Militarist gewesen. Er war ein friedlicher und gutmütiger Mensch. Aber im Kriege wurde mit einem Mal alles so klar und einfach. Er muss brav und tapfer gewesen sein und wurde schon 1916 vor Verdun schwer verwundet. Und seitdem ging es eigentlich mit seiner bescheidenen Beamtenlaufbahn dauernd aufwärts. Erst der Kopfschuss, das war schon ein Glücksfall, dann das Eiserne Kreuz, dann Unteroffizier, dann Feldwebel und zum Schluss muss er wohl so etwas wie ein Vizeleutnant gewesen sein. Er brachte jedenfalls 1918 einen Offizierssäbel mit aus dem Kriege und irgendein Papier, das ihn berechtigte, nun noch einmal ganz von unten eine Staatslaufbahn zu beginnen. Eine Weile trug er Akten, zog später einen Karren durch die langen Gänge des preußischen Kultusministeriums, wurde dann später Hilfsassistent, Assistent, Bürovorsteher und schließlich gar Inspektor. Der Aufstieg meines Vaters war damit nicht beendet. Damals, als wir nach Eichkamp zogen, muss er wohl schon Oberinspektor gewesen sein. Er war nun Beamter auf Lebenszeit, konnte sich ein eigenes Häuschen leisten, bezog eine Ministerialzulage und schaffte es unter Brüning noch bis zum Amtmann. Für ihn war das ein Gipfel, ein atemberaubender Höhepunkt, für den man dem Staate lebenslängliche Treue und Unterwerfung schuldete. Ein Leben lang fuhr er morgens 8.23 Uhr ins Ministerium, er fuhr Polsterklasse, las zu Hause die DAZ und den Lokalanzeiger, trat nie in die Partei ein, wusste nie etwas von Auschwitz, abonnierte nie den Völkischen Beobachter. Der war ihm zu laut und zu kämpferisch, aber 8.20 Uhr, wenn er den Zeitungskiosk am Bahnhof Eichkamp passierte, dann kaufte er sich den Völkischen Beobachter und hielt ihn sich 20 Minuten bis zum Bahnhof Friedrichstraße vor die Nase, damit die anderen auch seine Loyalität dem neuen völkischen Staat gegenüber erkennen konnten. In Friedrichstraße ließ er das Blatt liegen. Im Ministerium muckte er manchmal gegen grobe Rechtsverstöße der neuen Herren im kleinsten Kreise auf. Auch waren politische Witze gestattet. Er liebte besonders die, die mit Hermann anfingen. Ein Leben lang kam er 16.21 Uhr nach Hause, immer mit demselben Zug, immer im selben Abteil zweiter Klasse, wenn Platz war, immer am selben Eckfenster, immer mit einer Aktentasche voll Arbeit in der rechten Hand, mit der linken Hand zeigte er seine Monatskarte im hellen Blechetui vor. Er sprang niemals vom fahrenden Zug ab, er hatte sein Ziel erreicht, er war ein deutscher Staatsbeamter und ob das nun Noske oder Ebert, Scheidemann oder Brüning, Papen oder Hitler hieß, er war immer zu Treue und Loyalität verpflichtet. Sein Amt war seine Welt und sein Himmel seine Frau. Die las damals Mein Kampf, war irgendwie katholisch und wurde nun für kurze Zeit politisch. Das zerbrochene Haus von Horst Krüger und von ihm selbst gesprochen.